Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government Podcast. Im neuen Jahr neues Glück und ich habe gleich eine interessante Gesprächspartnerin zum Thema OZG Dashboard. Ich möchte bei mir hier im virtuellen Studium Lilith begrüßen. Hallo Lilith. Hey, freut mich, dass ich da sein darf. Okay, dann stell dich noch mal ganz kurz vor, bevor es damit gleich losgehen kann. Ja, genau. Mein Name ist Lilith Wittmann. Ich beschäftige mich in letzter Zeit, vor allem in der Freizeit, mit dem Thema OZG und Co. Habe mich damit auch kürzlich mal 6 Monate ein bisschen beruflich im Rahmen von einem Fellowship Work for Germany beschäftigt. Und habe da meine Erfahrungen mitgemacht, wie staatliche Digitalisierung in so einem Bundesministerium so abläuft und habe dann entschieden, dass man da ja mal was machen muss und dass das aber vermutlich am ehesten aus der Zivilgesellschaft kommen muss. Und ja, so bin ich dazu gekommen, mich jetzt mehr mit dem Thema OZG und OZG-Dashboards zu beschäftigen. Genau, und wir haben uns schon gegenseitig retweetet auf Twitter zum Thema OZG-Dashboard. Und das ist, OZG-Dashboard wurde am 1. Oktober gelauncht. Und ich glaube, wir hatten beide ähnliche Gedanken dazu, oder? Also am 1. Oktober wurde das irgendwie veröffentlicht und ich habe da eher ja auf Twitter von erfahren. Ich glaube, Matthias Putz vom Tagesspiegel Background hatte darüber getwittert, dass es dieses Dashboard jetzt gibt. Und dann habe ich da drauf geschaut und dachte so, cool, 54% der OZG-Leistungen sind digitalisiert. Aber wo sind die denn? Weil ich meine, ich habe dann so nachgeschaut und habe mir so Leistungen angeschaut, mit denen ich mich auch in der Zeit zuvor mehr beschäftigt habe. Und da stand irgendwie, dass die umgesetzt waren. Und dann habe ich mir so Stück für Stück mal so angeschaut, wie die denn auf die Idee gekommen sind, dass 54% der Leistungen umgesetzt sind. Und das erschien mir ziemlich absurd. Und dann habe ich eine Tweetkette darüber geschrieben, was man so macht, wenn man absurde Sachen im Internet findet. Darüber, dass das BMI denkt, dass OZG-Leistungen mit dem Reifegrad 2, der an einem Ort in Deutschland erfüllt ist, also sprich Reifegrad 2 bedeutet ja, es gibt in irgendeiner Form einen Online-Antragsgenerator, aber der muss nicht online abgeschickt werden können und im Zweifel fällt am Ende ein PDF-Formular aus. Das drucke ich mir aus und schicke es an meine Behörde. Und das ist dann als digitalisiert beim BMI anzusehen. Und da dachte ich mir, ja, nicht so cool. Und habe mal ein bisschen darüber geschrieben. Und so sind wir, glaube ich, auch das erste Mal in Kontakt gekommen. Oder zumindest habe ich durch Tweets erfahren, dass es den E-Government-Podcast überhaupt gibt. Das ist natürlich schön, dass du erfahren hast, dass es den E-Government-Podcast gibt. Aber mir sind genau ähnliche Dinge durch den Kopf gegangen. Ich mache das jetzt seit fast 10 Jahren, das Thema E-Government. Und war sehr, sehr stutzig. Ich habe dieses Dashboard schon woanders, also ich habe das gesehen, als es gelauncht wurde, weil ich regelmäßig mal beim BMI vorbeischaue auf der Seite. Es ist täglich Brot. Und da ist mir auch aufgefallen, 315 Leistungen sind digitalisiert. Wozu haben wir denn überhaupt dieses OZG geschaffen? Und was machen denn diese Themenfelder? Warum haben wir hier einen riesen, dicken, fetten OZG-Katalog geschrieben, der dann letztendlich eigentlich für die Katze ist, weil sie alle schon fertig. Ja, beziehungsweise wird so getan, als wäre es das, um dann zur selben Zeit dieselben Projekte nochmal umzusetzen. Genau, also auf jeden Fall dieses Dashboard sieht ja schon mal ganz gut aus. Und wenn man sich dann die Informationen, die da drauf sind, sind auch gut dargestellt. Aber man muss ab und zu mal auf die kleinen I's drücken und gucken, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Weil genau da war dann das, was du gerade eben gesagt hast. Die OZG-Leistungen im Reifegrad 2 sind umgesetzt und mindestens einmal irgendwo in der Bundesrepublik. Ich würde sogar behaupten, wenn es mindestens einmal in der Bundesrepublik umgesetzt ist, könnten wir eigentlich hier schon auf 100% gehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht jeden kleinsten Online-Auftritt irgendeiner Hintertupfinger Gemeinde sich angeschaut haben, weil da sind ganz, ganz viele solche PDF-Formulare, die man sich ausdruckt oder vielleicht, wenn man Glück hat, sogar online ausfüllen kann, was ja für den Reifegrad 2 ausreicht. Ganz genau. Also ich glaube, ja, dann können wir könnten wirklich einfach 100% machen. Und zu dem Reifegrad 2 kam ja witzigerweise noch was hinzu, nämlich dass man ja dass da ja von OZG-Leistungserfüllung ausgegangen wird und eine OZG-Leistung umfasst ja 10 Leica-Leistungen. Und um als OZG-Leistung als umgesetzt angesehen zu werden laut BMI, reicht aus, wenn man eine einzelne Leica-Leistung aus dem OZG-Leistungsbündel umgesetzt hat. Ja, aber da muss ich dich gleich mal korrigieren. Eine OZG-Leistung kann auch mehrere hundert Einzelleistungen enthalten, weil es geht nämlich nach diesem Leistungskatalog. Und ganz alleine schon diese, eins meiner Lieblingsbeispiele, Anerkennung von ausländischen Ausbildungen, da gibt es für jeden Ausbildungsberuf eine Einzelleistung und das sind mal schnell Hunderte, die aber sich hinter einer einzigen OZG-Leistung verbergen. 10 war tatsächlich der Durchschnitt. aber ja, ist völlig richtig. Es können, also es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo es deutlich mehr als 10 sind, und dann gibt es auch ein paar, wo es tatsächlich nur eine einzelne Leica-Leistung dahinter steht. Aber das sind die Ausnahmen und das sind witzigerweise auch teilweise auch die Fälle, die dann tatsächlich schon Reifegrad 3 umgesetzt sind. Bevor wir mal drauf eingehen, was du konkret hier gemacht hast, erklären wir doch mal die Reifegrade oder das Reifegradmodell, damit wir hier auch die Zuhörer abholen, was das Ganze bedeutet. Genau, also als man irgendwie angefangen hat, die OZG-Leistung zu modellieren, hat man sich 5 Stufen überlegt. Also Stufe 0 gibt es, so halb, also wenn es halt im Internet gar nichts gibt. Aber ja, es sind eigentlich 5 Stufen. Und damit hat man versucht festzustellen, wie weit ist denn eine Leistung überhaupt schon digitalisiert? Also ja, gibt es schon irgendwas, da gibt es Stufe 0, das ist nichts, ist online, also es gibt wirklich noch gar nichts. Eine Stufe 1, es gibt Informationen im Internet, wie ich das denn offline, diese Leistung bekommen kann. Also sprich, wenn man auf seine Behördenwebseite geht und dann steht da irgendwo, ja, Sie rufen bitte bei der Person an. Dann ist das Stufe 1. Dann haben wir Stufe 2 oder Reifegrad 3, das heißt, man kann den Antrag ausdrucken und manchmal auch schon online absenden, das muss aber nicht sein. Also eine Leistung, es reicht völlig aus, wenn man ein PDF auf eine Webseite stellt. Dann gibt es den Reifegrad 3. Das bedeutet, man kann den Antrag online ausfüllen und der Antrag ist grundsätzlich erstmal online verfügbar und es gibt ein digitales Formular und ich kann das ohne Papier machen. Und dann gibt es den Reifegrad 4. Das wäre eigentlich das, was man sich vorstellen würde, wie gute Digitalisierung unter Umständen aussehen könnte. Das bedeutet, man muss nicht mehr den kompletten Antrag in der klassischen Form ausfüllen, weil beim OZG gehen wir ja immer davon aus, wir nehmen einen analogen Prozess und bringen ihn ins Internet, sondern man denkt Prozesse teilweise bei Reifegrad 4 neu. Das bedeutet, man schaut, welche Daten muss man eigentlich nicht mehr ausfüllen, weil die Daten vielleicht schon in der Applikation gespeichert werden oder durchs Registermodernisierungsgesetz, was auch immer man jetzt davon halten mag, dass die automatisch zusammengeführt werden. Und eigentlich gibt es dann noch eine weitere Stufe, das ist nämlich die Stufe, die ich jetzt auch erfasst habe, neben diesen 5 Stufen, nämlich, dass es einfach überhaupt keine Infos dazu eingetragen wurden, also dass einfach unbekannt ist, was der Status dieser Leistung ist, davon gibt es auch noch einige. Ja, ich denke, von wie der Status der einzelnen Leistungen, die tatsächlich umgesetzt sind, und ich gehe jetzt hier mal auf die Themenfelder ein, da herrscht ganz viel Dunkelheit. Also es gibt ja dieses OZG-Informationsseite oder Infoportal, das wird aber ziemlich suboptimal gepflegt. Also die Themenfeldführer sind hier nicht immer diejenigen, die hier alles ausfüllen. Aber nochmal zurück zum Reifegrad. Also optimal, was wir uns alle als mittelfristiges Ziel gut vorstellen können, ist ja tatsächlich dieser Reifegrad 4, dieses sogenannte Once-Only-Prinzip. Da gibt es ja schon eine Anwendung, und zwar ist das die Elfe, die einfache Leistungen für Eltern. Genau, das ist ja die einzige Leistung, die ich momentan auch kenne, wo es ja darum geht, dass man irgendwie geschaut hat, bei der Geburt eines Kindes, da muss man ja ein paar mehr Sachen machen und man muss irgendwie sagen, hey, das Kind wurde geboren, dann möchte man vielleicht Elterngeld und Kindergeld und was auch immer haben. Und ich glaube, in Bremen ist das jetzt als erstes umgesetzt, dass man dann quasi einen einzelnen Prozess hat und man wird zu allen Schritten geführt, was man für Ansprüche hat, wenn man so Eltern wird oder so ein Kind bekommt und kann das dann in einem Rutsch beantragen. Das ist da online, Allerdings nur, wenn man irgendwie seit so und so vielen Jahren an diesem Ort geheiratet hat und ein Kind in diesem Krankenhaus bekommen hat und so weiter und so fort. Aber es ist die erste Leistung, die online ist, genau. Die Leistung, die Reifegradstufe 4 entspricht. Ja. Genau, das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich da habe. Es gibt es zwar, aber man muss in Bremen wohnen, in Bremen heiraten, in Bremen ein Kind kriegen und in Bremen arbeiten am besten noch, damit das überhaupt funktioniert. Sobald man aus Bayern zuzieht, ist es schon wieder vorbei. Es gibt noch andere Bundesländer, die es inzwischen auch eingeführt haben, das ELFE, aber es ist halt noch nicht bundesweit verfügbar und auch da bin ich mir noch nicht so sicher, ob in der Praxis das funktioniert, wenn man quasi Ländergrenzen übergreifend oder sagen wir mal so landratsamtsübergreifend umzieht, zuzieht, Geld beantragt oder ähnliches. Also ich denke, da gibt es noch einiges an Schwierigkeiten. Und das Problem, was wir da halt auch haben, ist ein bisschen wieder die Digitalisierung nach dem Ons-Only-Prinzip angegangen wird. Also man geht da ja momentan gerade bei ELF und der Planung auch bei anderen Projekten davon aus, dass die Zentralisierung und die Zusammenführung von Anträgen auf Seite der Länder, Kommunen etc. erfolgt. Sprich, dass entweder die Kommunen sich alle untereinander irgendwie vernetzen müssen für komplexere Cases, oder aber man die halt nicht mit so einer Ons-Only-Anwendung abdecken kann, weil wir ja im Föderalismus leben und die Daten an verschiedenen Orten liegen und so weiter und so fort. Und man bisher nicht auf die Idee gekommen ist, dass man diese Zusammenführung der Daten auch auf Seiten des Users machen kann, dass quasi eigentlich all diese Ämter nur noch Schnittstellen bereitstellen und ich habe dann eine Web-App oder eine mobile App, die dann automatisch auf all diese unterschiedlichen Ämter zugreift und diese Zentralisierung auf Seite des Users, was auch viel datenschutzfreundlicher wäre, erledigt. Ja, da gibt es aber schon Lichtblicke. Und zwar im neuen Bundesmeldegesetz gibt es jetzt einen Passus drin, dass man online unter anderem eine digitale Meldebescheinigung beantragen kann. Die kriegt man dann auch nur digital, die ist auch kostenfrei. Das heißt, es ist schon ein Ansatz, dass ich quasi die Daten, die in der Meldebescheinigung stehen, schon als Bürger bekommen kann und die dann für andere Anträge weiterverwenden kann. Also das ist schon gesetzlich vorgesehen und die Schnittstellen sind auch entsprechend schon angepasst. Jetzt müssen dann nur noch die Lösungen gebaut werden dazu. Die Ansätze sind, wie gesagt, die sind schon da, aber das dauert, trotz dass wir so viel Geld im Markt haben, dauert es trotzdem wahnsinnig lang. Weil die Sichtweise im Föderalismus halt eine andere ist. Ich kann nicht zentral was entwickeln und dann sagen, jetzt nehmt's mal alle, sondern ich muss alle Bundesländer damit einbeziehen. Beim OZG vorgesehen, nur teilweise vorgesehen, dass Anträge überhaupt zusammen von den Bundesländern entwickelt werden. Und da, wo das passiert, ist halt auch so ein bisschen auch mein Eindruck, dass es dann halt einzelne Bundesländer gibt, die sich immer nur zusammentun und dann machen die einen sehr langen, sehr bürokratischen und demokratischen Prozess daraus, wie denn für sie Anträge funktionieren können. Und ja, ich habe den Eindruck, dass da momentan auch zu wenig auf der Fokus auf guter Produktentwicklung und zu viel auf, wir diskutieren mal möglichst komplex aus, wie so ein Antrag aussieht. Genau, aber du hast ja zwei Ansätze geliefert, wie es funktionieren könnte. Also du hast ja eine Seite, die heißt Leica-Schau. Da hast du einfach mal das genommen, was öffentlich zur Verfügung steht an XÖV-Standards und hast da einfach mal Formulare draus gebaut. Genau, XÖV oder X-Datenfelder ist ja der Standard, der ursprünglich mal dazu gedacht war, um OZG-Leistungen offen zwischen Ländern übertragbar zu machen. Das ist kann man sich wie so ein Datenformat vorstellen, in dem man eigentlich Formulare und Verwaltungsstandards maschinenlesbar machen kann. Und ich habe mir diesen Standard Mitte des Jahres mal genommen und habe mal geschaut, was steht denn in diesen Dokumenten, die es da so gibt, so drin. Und habe dann insgesamt nach längerer Recherche 14 Antragsstrecken gefunden, die momentan nach diesem Prinzip X-Datenfelder irgendwie verfügbar und umgesetzt sind und die dann theoretisch für andere Länder nachnutzbar wären. Also man könnte dieses X-Datenfelder-Dokument nehmen und könnte sagen, das ist jetzt irgendwie in Bayern im Einsatz und wird nach Bremen übertragen. Das ist dann kann man denselben Antrag nachnutzen und kann den teilen. In der Praxis wurde mir geflüstert, passiert das in der Form momentan nirgends. Mhm. Das liegt auch ein bisschen daran, dass dieses Format noch nicht ganz ausgereift ist. Also genau. X-Datenfelder ist wirklich ein komplett eigenentwickelter Standard. Hätte man auch auf ein Dutzend Open-Source-Standards zurückgreifen können, wie man Formulare darstellt, da gibt es ganz, ganz viel. Ich habe am Ende auch nichts anderes gemacht, als den X-Datenfelder-Standard genommen und in den gängigsten Open-Source-Standard, nämlich JSON-Schema-Forms, umgewandelt. Und habe dann mal so diese Formulare visualisiert und habe also festgestellt, also das funktioniert schon so halbwegs, man kann diese Formulare schon irgendwie benutzen und das, ja, es geht, aber die haben halt noch einen Haufen Fehler. Also momentan also gibt es halt so Konzepte wie so ein Dropdown-Field, dass dann eine Liste aus einem die Liste der möglichen Einträge aus einem anderen System kommt und dann gibt es da diese Listen nicht. Oder dass es ein eigentlich theoretisches Konzept gibt, wie man diese Formulare in X-Datenfeldern auch direkt validieren kann. Und dieses Validationskonzept, da gibt es kein einziges Beispiel, wo das jemals angewendet wurde. Also zumindest keins, das öffentlich ist, das ich gefunden hätte, wenn zufällig jemand zuhört und eins hat. Ich freue mich sehr. Aber genau, bisher habe ich da noch keins gefunden. Und das ist ein bisschen schade, weil ich meine, hey, immerhin wurde dieser Standard mal gebaut. Genau, also zu dem Thema habe ich auch ich glaube, die letzte Folge war das zum Thema FIM, föderale Informationsmanagement, mit dem Falk Lepi gesprochen, der hier auch deutlich was zu dem X-Datenfelder-Thema gesagt hat. Die Idee hinter X-Datenfelder ist eine sehr gute, weil diese X-Datenfeld-Standard soll tatsächlich kaskadierend gepflegt werden. Das heißt, alle Bundesregelungen werden auf Bundesebene gepflegt in diesem X-Datenfeld, X-Datenfelder-Schema, dann die Länderspezifika in den Ländern und dann können die Kommunen noch ihre kommunalen Spezifika reinbauen. Das Ganze kaskadierend, also quasi wie CSS, auch funktioniert. Und das funktioniert aber noch nicht so ganz, weil diese Redaktionen zwar so langsam anfangen zu arbeiten, aber noch lange nicht so weit sind, dass es wirklich funktional ist. Und wenn das Ganze dann mal funktional ist, dann kann ich das X-Datenfeld-Schema als Basis für jeden Online-Dienst benutzen, egal wer den gebaut hat, wo er läuft, und der wird immer automatisch aktualisiert. Da haben wir aber nur... du lachst. Das hat ein Verhaken. Ja, das hat ein Verhaken. Denn dieses Format X-Datenfelder, das ist, so wie ich dieses Format momentan verstehe, ist es nicht wirklich auf eine kaskadierende Überarbeitung nach einzelnen Stufen ausgelegt. Und das, was die FITCO momentan zur Weiternutzung zur Verfügung stellt, neben diesen kompletten Antragsstrecken, die prototypisch mal gebaut wurden, ist FITCO Bob. Ich glaube, darüber wurde in der letzten Folge auch gesprochen. Mhm. Das ist so ein kleiner Baukasten, das sind 50 Formularbestandteile, die sich die FITCO und ich glaube auch andere Bundesbehörden angeschaut haben, wie man rechtlich sauber zum Beispiel nach einem Namen von einer Person fragen kann oder nach der Anschrift und nach ein paar anderen Sachen. Und es ist irgendwie schön, dass es das gibt und das erspart einem, wenn man so Formulare baut, bestimmt eine halbe Stunde sich zusammenzusuchen, die Rechtsnormen, was ich da abfragen darf. Und wenn wir irgendwann statt einem dritten Geschlecht ein Freitextfeldgeschlecht einführen, dann muss ich das nicht in all meinen Formularen aktualisieren. Passiert jetzt leider wahrscheinlich nicht so bald, aber also das ist schon ganz cool, dass es das gibt, aber das wird halt, also diese Vision von wir haben auf Bundesebene Standardformulare und die werden auf Landesebene adaptiert und die werden auf Kommunalebene adaptiert, ist allein von wie dieses Protokoll momentan strukturiert ist, gar nicht so einfach. Und wie gehabt, in X-Datenfelder hat dahingehend auch ein Problem, dass es keinerlei Formularlogik darstellt. Es stellt nur eine Formularvisualisierung dar. Mhm. In der Regel habe ich aber ziemlich schnell relativ komplexe Formulare, wenn wir irgendwie von der öffentlichen Hand ausgehen, dass ich irgendwie Bedingungen, verknüpfte Bedingungen und so weiter und so fort in Formularen habe oder dass ich Felder habe, wo ich nach Geodaten frage. Und also man kann da beliebig weit denken, was für Cases es da gibt. Und in ein paar der testweise umgesetzten X-Datenfelder-Formularen sind die da, glaube ich, auch schon ganz gut an ihre Grenzen gestoßen, was möglich ist. Und genau, das ist eine schöne Theorie, dass das so klappt. In der Praxis wird aber dieses Format X-Datenfelder da aus meiner Perspektive nicht hinkommen. Okay, was wäre für dich dann eine bessere Alternative? Also ich glaube, dass wir schon irgendeinen Standard brauchen, wie wir Formulare bauen. Zu Formularen bauen gehört aber nun mal auch die Verlinkung und die Bedingungen und so weiter und so fort. Also sprich das komplette Paket, das mir am Ende, dass ich das Formular irgendwo hinwerfen kann, das vielleicht ein bisschen anpassen kann und am Ende fällt da ein Datensatz raus. Dass man das auf dieser Ebene digitalisiert, das bedeutet natürlich eine viel stärkere Standardisierung eigentlich, weil momentan ist ja die Idee, dass man sagt, es gibt 10 verschiedene Formularsystemhersteller in Deutschland und die übernehmen dann im Zweifel alle das X-Datenfelder. Ich glaube, es kann momentan noch quasi keiner importieren, aber in der Theorie soll das irgendwann mal so passieren. Und dann muss da aber überall noch Programmieraufwand passieren. Und das ist halt einerseits nicht so realistisch, dass das gut funktionieren wird, wenn man jedes dieser Formulare in jeder Kommune, nachdem man X-Datenfelder importiert hat, noch weiterentwickeln muss. Deswegen glaube ich, dass man irgendwie ein Format braucht, in dem man wirklich so ein komplettes Formular mit der Logik hintendran öffentlich verfügbar macht. Und dafür braucht man halt einen Standard. Und ich würde sagen, man muss, wenn man das übertragbar haben will, einen Schritt weiter gehen als das, was X-Datenfelder ist. Und das ist aber halt immer noch nur die eine Seite, weil man muss mit den Daten, die aus diesem Formular ja dann rausfallen, auch noch was machen. Dann müssen irgendwie die ganzen Fachverfahren angebunden werden. Und da haben wir ja dann wieder dasselbe Problem, dass es dafür dann noch gar keine dann immer sehr spezifische X-Standards gibt. Und ja, da das Übertragen, die Übertragbarkeit der Formulare dann entsprechend schwieriger wird. Und wenn wir uns ehrlich sind, haben viele der IT-Dienstleister in der öffentlichen Hand auch nicht so ein großes Interesse an dieser Art der Standardisierung, wie ich sie gerade aufzeichne, weil man verdient ja sein Geld nicht unbedingt damit, dass man so ein Formularsystem bereitstellt, weil ich meine, am Ende des Tages, wenn es so ein Formularsystem mal gibt, dann kann das auch jemand, also dieses Format mal gibt, dann kann das jemand in Open Source bauen und dann können das alle benutzen und dann kann niemand mehr sein Formularsystem verkaufen. Deswegen haben wir da natürlich auch ein Problem von, dass es da widersprüchliche Interessen gibt. Naja, ich habe gehört, dass schon der eine oder andere anfängt, hier Open Source Systeme zu bauen. Aber wenn ich dich hier unterbrechen kann, ja. Die Problematik sehe ich nicht so sehr im Frontend bei den ganzen Formularen. Und die Problematik sehe ich auch nicht so sehr bei der Integration in die Fachverfahren. Weil das wird teilweise gesetzlich geregelt, welche Standards hier zu verwenden sind. Ich denke da zum Beispiel an XMELD, das ist einmal einer meiner Lieblingsstandards, den ich verwende. XMELD ist im Bundesmeldegesetz definiert als der Standard, den alle Fachverfahren im Meldewesen verstehen müssen. Und da gibt es noch mehrere Standards, die auch nach und nach immer mehr auch gesetzlich geregelt werden. Das heißt, auf der Seite der Integration in die Fachverfahren sehe ich überhaupt kein Problem. Die Frontends so zu gestalten, dass das letztendlich auch mit den Übertragungsstandard, also zum Beispiel XMELD oder X-Waffe, X-Personenstand und ähnliches kompatibel ist, das wird schon schwieriger. Weil mit X-Datenfelder kann ich nur die Datenfelder darstellen. Wie du schon gesagt hast, Plausis und ähnliches ist da auch recht schwierig aktuell. Und selbst wenn ich das gebacken bekomme, müssen diese Daten, die ich da zusammen gesammelt habe und vielleicht schon noch Kommunikation mit Fachverfahren vorher hatte, diese Daten müssen übertragen werden, beziehungsweise auch die Kommunikation mit Fachverfahren muss stattfinden. Und hierfür gibt es bundesweit ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Wir hatten auch schon kurz drüber diskutiert, Fit Connect, aber das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Dann machen wir nämlich hier einen 3-Stunden-Podcast. Aber das ist genau das Thema, wo es eigentlich krankt. Es krankt nicht daran, wie die ganzen Sachen online zusammengestöpselt werden oder im Frontend zusammengestöpselt werden und wie die Fachverfahren hinten das verarbeiten. Das kriegen die Hersteller alle hin. Aber diese einheitliche Übertragungsinfrastruktur, das ist das große Problem. Also ich glaube schon, dass das auch ein Problem, dass wir auch in den anderen Stellen momentan Probleme haben, vielleicht am wenigsten noch im Backend, wenn die Hersteller es wirklich hinbekommen, sich auf ordentliche Standards zu einigen, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber vielleicht passiert das noch. Ich sehe tatsächlich im Frontend schon das Problem, weil ich meine, ganz, ganz viele von diesen Antragslösungen, die es momentan so gibt, die haben keine gute UX. Und ich habe auch nicht gesehen, dass sie da irgendwie hinkommen momentan, die Hersteller. Und also auch bei den Sachen, die jetzt in letzter Zeit veröffentlicht wurden, das wurde nicht besser. Und das liegt halt zum großen Teil daran, dass heute dass Formularumsetzung im Rahmen des OZGs bedeuten, ich setze ein Papierformular digital um. Und eigentlich, da waren ja mal ursprünglich die Digitalisierungslabore für gedacht, muss man ganz viele dieser Formulare komplett neu denken und muss eine Möglichkeit haben, da sehr, sehr iterativ und schnell ja, diese an diesen Formularen weiterarbeiten zu können und jetzt Produkte zu sehen. Und das sind all die Sachen, die passieren heute nicht, was diese Formulare besser machen würde, aber ich gebe dir völlig recht, diese Übertragungsstrecke und von wie wir die Daten sicher von einer Bürgerin zu dem Verwaltungsfachverfahren übertragen. Und sicher meine ich sowas wie Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das ist momentan wirklich ein ziemlich großer Pain. Also selbst, dass wir das ins passende Format transferiert bekommen, da muss man halt irgendwann mal x-tausend Skripte schreiben, um das zu machen. Aber diese Übertragung, dass man Übertragungsstrecken wirklich sicher hinbekommt, da sehe ich momentan auch relativ wenig Initiativen, die das gut machen, bis eigentlich gar keine. Genau, aber da können wir ja nochmal bei Gelegenheit drüber sprechen. Zu dem Thema habe ich noch ein paar Kollegen und Freunde und Bekannte auf der auf der Liste. Ich nehme dich gern dazu, wenn wir hierzu mal einen Podcast machen, weil das ist auch was Größeres. Aber wir sind jetzt direkt abgeschwoffen oder wie man so schön sagt. Wir wollten eigentlich ja über das OZG-Dashboard reden. Ich wollte eigentlich deine Leica-Schau nochmal so mit reinbringen. Aber die ist ja zum Beispiel auch Grundlage für oder eine Grundlage für das OZG-Dashboard, was du gebaut hast. Ich habe, nachdem ich im Oktober diese tolle Webseite vom BMI oder dieses tolle Dashboard vom BMI gesehen habe, mir gedacht, ach, ich mache jetzt selber mal eine Datenauswertung zum OZG. Und es gibt ja das OZG-Informationsportal des Bundes und es gibt die Verwaltungssuchmaschine, die ja von Hamburg entwickelt wird, die eigentlich mal der Portalverbund war, aber das ist auch eine andere Geschichte. Und ich habe mir all diese Daten mal zusammengescrapt und eine große Datenbank gebaut und habe mal selber angefangen, Auswertungen zu machen zum Online-Zugangsgesetz. Und das habe ich eigentlich schon irgendwie am 5. oder 6. Oktober so die ersten Visualisierungen zu gemacht, habe mal ein bisschen dazu getwittert und bin da tatsächlich zum Schluss gekommen, dass wir momentan beim OZG statt der 54,4% an Umsetzungsgrad des BMI, wenn man das halbwegs seriös aus meiner Perspektive ausrechnen würde, sprich Reifegrad 3, nicht eine, sondern alle Leistungen müssen irgendwo zumindest umgesetzt sein, dann kommen wir momentan auf eine Umsetzungsgrad von 2,38%. Und ja, das ist halt schon ganz was anderes. Ja. Als die 54%. Und dann habe ich mir halt diese Daten noch ein bisschen weiter angeschaut und da kann man halt tatsächlich eine Menge spannender Insights draus gewinnen. Zum Beispiel, dass Bundesländer super unterschiedlich engagiert dabei sind, was die OZG-Umsetzung angeht und auch also gerade auf Bundesebene angeht, weil das sind ja die Daten, die im OZG-Informationsportal enthalten sind. Dass da halt, ja, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel relativ engagiert ist und dafür ein paar andere Länder eher nicht so. Dass ganz, ganz wenige Leica-Leistungen momentan eigentlich nur zusammen umgesetzt werden, also im Einer-für-alle-Prinzip. Und die meisten Leica-Leistungen halt, da sowas noch überhaupt nicht geplant ist. Also ich glaube, laut OZG-Informationsplattformen sind von den 7.000 Leica-Leistungen momentan unter 500 da als Teil einer gemeinsamen Umsetzung vorgesehen. Jetzt muss ich gleich sagen, die Daten, die du hast, das sind die, die zur Verfügung stehen. Und diese Daten, die da zur Verfügung stehen, die werden von den Themenfeldführern gepflegt. Jetzt ist, du bist wahrscheinlich selber Entwicklerin, du wirst wissen, wie gern Dokumentation gemacht wird. Klar. Das heißt, die Daten, die in diesem Portal zur Verfügung stehen, werden von denen gepflegt, die ganzen Sachen umsetzen. Das heißt, die Pflege findet erst im Nachhinein statt. Also aus Erfahrung, teilweise gar nicht. Also wenn du bestimmte Themenfelder dir anschaust, da ist überhaupt gar kein Eintrag, also null. Ja. Und bei anderen Themenfeldern ist es sehr ausführlich. Aber genau das ist ja eigentlich das Kapital, um zu zeigen, wie weit die OZG-Umsetzung wirklich ist. Und hier wird aber von denen, die dran Interesse haben, dass die OZG-Umsetzung funktioniert, viel zu wenig investiert. Ja, also das ist völlig richtig. Zur Referenz, momentan sind, glaube ich, ein Viertel der möglichen, also es gibt pro OZG-Leistung so eine gewisse Menge an Meilensteine, die man da eintragen kann. Ich glaube, es gibt momentan so ein Viertel aller Meilensteine, die es in diesem System gibt, überhaupt ein Datum. Und dann findet man so verschiedene Patterns, wie das eingetragen wird. Es gibt irgendwie so dieses Pattern von, wir planen jetzt hier ein Projekt nach Gantt-Chart und dann werden die Termine in Form eines Gantt-Charts eingetragen für die nächsten 4 Jahre. Und seitdem wurde da aber auch nichts mehr aktualisiert. Also da gibt es so Einträge, 2018 hat man da irgendwas eingetragen oder Anfang 2019 und da wurde nie wieder irgendwas aktualisiert. Also sprich, in der Theorie ist die Leistung jetzt bald fertig. Aber wahrscheinlich, also das sind teilweise Projekte, von denen habe ich auch noch nie was gehört, dass da was passiert. Deswegen gehe ich davon aus, wurde halt einmal eingetragen und dann ist nichts mehr passiert. Und dann gibt es bestimmt gleichzeitig auch noch Projekte, bei denen überhaupt nichts eingetragen ist. Wobei ich tatsächlich mal so ein bisschen Abgleich gemacht habe, Projekte, von denen ich weiß, dass es sie gibt und vergleiche Meilensteine in dem Portal. Sehr häufig hat das tatsächlich gerade auf Bundesebene gestimmt. Landeskommunalebene kann ich persönlich deutlich schlechter beurteilen, aber das ist mir völlig bewusst, dass diese Daten, oder das wollte ich jetzt auch noch anmerken, diese Daten muss man mit Vorsicht genießen. Das sind einfach die Daten, die haben wir. Und ich habe versucht, die Daten, die wir momentan haben und die öffentlich zur Verfügung stehen, oder um ehrlich zu sein, eigentlich nicht mal richtig öffentlich, denn man muss sich die quasi klauen. Das sind die Daten, die da sind und die sie präsentieren. Und ich hoffe, dass einerseits so eine transparente Auswertung jetzt natürlich auch dazu führt, dass Leute anfangen, ihre Themenfelder da mal so einzupflegen, wie es gerade wirklich aussieht. Da können wir dann mal die ersten 2 Wochen im Januar abwarten und die Daten aktualisieren sich dann von selbst und dann schauen wir mal, ob sich da noch was getan hat. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das, was danach da stehen wird, nicht so viel besser aussieht, wie es jetzt aussieht. Ja, das glaube ich auch. Und ich will vielleicht noch sagen, du hast die Daten natürlich nicht geklaut, du hast die gescrapt. Das heißt, du hast diese Seiten elektronisch alle einzeln aufgerufen und die Daten dir weggespeichert. Wenn es eine API dafür gäbe, wäre das natürlich wesentlich besser. Die gibt es jetzt. Also die habe ich jetzt gebaut. Die Daten kann man sich jetzt einfach über eine GraphQL-Schnittstelle tatsächlich bei mir ziehen. Aber ja, also hätte es eine API gegeben, hätte ich die sehr gerne benutzt. Die Daten waren davor auch nicht wirklich offen verfügbar, sondern man musste sich da erst registrieren und ein Login bekommen und so weiter und so fort, wofür es eigentlich überhaupt keinen guten Grund gibt, weil das ja öffentliche Daten sind. Und ich meine, warum sollten solche Daten nicht offen sein? Vermutlich, weil sie einfach nicht so gut aussehen, wie so ein Dashboard. Aber ja. Genau, jetzt gibt es sie offen. Also solange, bis das BMI dieses Portal verändert und dann geht der Scraper kaputt und irgendwann kümmere ich mich nicht mehr darum, dass es repariert wird. Aber das ist ja leider die Story von, wenn wir Open-Data-Projekte machen wollen und der Bund die Daten nicht wirklich bereitstellt, da bin ich ja nicht das erste Projekt. Also da auch noch ganz kurz, also die Daten sind natürlich öffentlich verfügbar. Das kann sich dort jeder registrieren und anmelden. Also es wird nicht geprüft, wer sich dort anmeldet. Also, aber man muss erstmal den Schritt über diese Registrierung machen. Genau. Das ist natürlich ein Hindernis, was man eigentlich nicht einbauen müsste. Genau, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auf deiner Dashboard-Seite weiterentwickelt. Ich habe gerade neulich mir dieses Dashboard wieder angeschaut und da gibt es ja hervorragende Fortschritte gerade. Top 10, wie viele Anträge hier schon gelaufen sind. Also alles weniger als 1 Million Anträge, nee, mehr als 1 Million Anträge im Kindergeld. Mögliche Anträge. Mögliche Anträge, das sind keine Anträge. Die haben auch gezeigt, wie groß das Potenzial ist, Ach, dann dass habe ich Leute das falsch Anträge gelesen. Oh, stellen können. okay. Das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man da so drauf. Also das, genau, das BMI-Dashboard wurde ja letztens erweitert und wenn man das nach unten scrollt, dann sieht man so Größe 1 Million und dann denkt man so: Oh mein Gott, was ist in Deutschland passiert? Beantragt jetzt jeder das Kindergeld digital oder so? Aber nein, es ist potenzielle Menge an Leuten, die diese Anträge bestellen könnten. Bedeutet nicht, dass die gestellt wurden. Und das ist ganz witzig, weil man damit ja auch so ein bisschen suggeriert, dass genau die Anträge umgesetzt werden, bei denen ein relativ hohes Bedürfnis von Seiten der Bürgerinnen herrscht. Wenn man das allerdings mit den, also wenn man diese Hypothese nimmt und diese Hypothese damit vergleicht, von den Top 100 Leistungen Bürgerinnen bewertet werden. Da gab es mal so eine Umfrage in 2018 oder 2019 auf Basis des Leistungskatalogs. Und wenn man sich anschaut, wie weit die Top 100 umgesetzt sind, dann ist diese Quote schlechter als im Vergleich zu allen UZG-Leistungen. Also sprich, es wird momentan noch nicht auf den Fokus umgesetzt, Leistungen möglichst viel umzusetzen, die möglichst viele Leute betreffen. Also zumindest lässt sich das nicht aus den Daten lesen, obwohl das BMI natürlich mit solchen Daten versucht, also mit solchen Visualisierungen versucht, das zu suggerieren. Ja, da bin ich genau in die gleiche Falle getappt. Aber ich sehe jetzt hier auch tatsächlich online unterstützbare Anträge Top 10. Da steht nicht konkret, dass das möglich ist, tatsächlich. Weil ich habe mich auch tatsächlich, ich habe mich auch gewundert, warum, wie man das jetzt mit dem Kindergeld, weil Elfe ist ja gerade erst online gegangen und in Bremen, wie man denn jetzt hier mehr als 1 Million Anträge hingekriegt hat mit dem Kindergeld. Und genauso BAföG, BAföG geht es ja dann gleich weiter. Eine Steigerung von plus 313%, ja logisch, wenn vorher ein einziges Formular in ganz Deutschland gab und jetzt BAföG online zur Verfügung steht, habe ich natürlich ganz schnell Steigerungen von Hunderten von Prozenten. Genau, die Story bei BAföG war ja, dass das jetzt die zweite Umsetzung von BAföG in digital ist. Die erste war ja das Ding, dass man das digitalisiert hat und der Online-Antrag hat dann, glaube ich, auch 6 Stunden gedauert, hinauszufüllen. Das ist so ein wunderschönes Beispiel für, warum Digitalisierung von ich nehme meinen Papierantrag ins Internet halt einfach keine gute Idee ist. Ja. Ja, da waren das dann, glaube ich, 600 in einem Jahr, vielleicht waren es dann ein bisschen mehr in diesem Jahr und jetzt mit der neuen Antragsstrecke, die ich mir selber noch gar nicht angeschaut habe, sind es dann wohl 6.000. Ja, ich habe mir den digitalen Antrag damals auch angeschaut und der brach dann irgendwann ab und sagte, ich solle doch zum persönlichen Beratungsgespräch kommen, weil das doch nicht alles so konform war, was ich da eingetragen habe. Da brauche ich auch keinen Online-Antrag. Oder ich habe einen Online-Antrag, der dann sagt, alles das, was du jetzt eingegeben hast, das haben wir schon mal und bring bitte das, das, das und das noch mit und dann unterhalten wir uns konkret drüber. Das wäre ja mal eine sinnvolle Erweiterung. Ja. Weil es, wir sind uns einig, nicht alles geht zu 100% immer online, aber man kann schon sehr, sehr, sehr, sehr viel online vorbereiten, was man dann quasi offline finalisiert in dem Beratungsgespräch, was dann vielleicht nur noch 15 Minuten statt 3 Stunden dauert. Genau, und vielleicht muss ja auch ein Beratungsgespräch nicht mehr offline vor Ort stattfinden. Vielleicht kann man Beratungsgespräche auch irgendwann besser digital abwickeln. Und ich glaube, ja, dass wir mit den, wenn wir nicht grundsätzlich ganz viele Prozesse, wie unsere Verwaltung grundsätzlich funktioniert, anpassen würden, dann kommen wir nicht dahin, dass wir alles hundertprozentig digital machen können. Ist die Frage, wollen wir das gesellschaftlich und so weiter und so fort. Mhm. Aber dass wir auf jeden Fall eine krasse Minimierung mit wenn wir eine gute UX in diesen Antragsstrecken hinbekommen würden, wie das halt im BAföG beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann können wir auf jeden Fall Kostenersparnis für alle Seiten. Ja, also so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die Dänen damals mit dieser anderen Vorgehensweise, dass man erstmal alle Prozesse sich angeschaut hat und die digital ready gemacht hat und dann digitalisiert hat, so langsam beschleicht mich das Gefühl, dass das vielleicht die bessere Vorgehensweise war. Mit Dänemark habe ich mich tatsächlich auch mal ein bisschen beschäftigt und ich meine, die haben da halt auch einen ganz anderen Produkt- und UX-Fokus drauf. Also die haben da ja tatsächlich Teams, die sich dauerhaft mit bestimmten Produktbereichen beschäftigen. Mhm. Und gerade so UX-Teams, die dauerhaft in der Verwaltung Prozesse optimieren und Sachen überhaupt als Produkt zu begreifen, ist ja was uns in Deutschland eigentlich noch völlig fehlt in der Verwaltung. Ja, und da sind die halt einfach auf einem ganz anderen Level. Ja, würde ich sagen, hält so langsam Einzug. Also die Sachbearbeiter in den Ämtern haben schon inzwischen immer mehr das Gefühl, dass sie Dienstleister sind für die Bürger. Klar. Leider noch nicht alle, aber es wird immer besser, was das angeht. Und ich denke, es dauert nicht mehr lang, wo man dann auch tatsächlich seine Dienstleistung als Produkt begreift und das dann auch entsprechend pflegt wie ein Produkt. Sprich, sage ich jetzt als Produktmanager. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade in den Kommunen und gerade auf der kommunalen Ebene, wo man am nächsten am Bürger ist, dass das der Ort ist, wo das schon am ehesten passiert, wo teilweise auch Leistungen, die einfach völlig analog sind, häufig schon als, ohne dass die Leute so darüber sprechen, als Produkt begriffen werden und immer wieder optimiert werden. So war zumindest mein Eindruck, wo ich mit Leuten darüber gesprochen habe. Aber lass uns das halt in der Digitalisierung, die ja häufig mehr so als ein Projekt verstanden wird, dass man einmal aus der Verwaltung rausgibt und dann ist nach 6 Monaten der Online-Antrag fertig. Und dann bleibt der für 5 Jahre und dann muss man irgendwie eine Rechtsanpassung machen. Dass das halt irgendwie nicht das Vorgehen ist, wie wir Digitalisierung machen wollen. Ich hoffe auch, dass wir da hinkommen. Momentan sehe ich das noch nicht an so vielen Stellen, leider. Ja, ich denke schon, weil gerade so im kommunalen Bereich sehe ich, dass es sehr viel Engagement gibt, auch gerade so im Landkreisbereich. Ich habe natürlich einen sehr starken Fokus auf Bayern. Und in NRW habe ich einige Informationen. Also da passiert schon sehr viel auf kommunaler Ebene. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass sich die kommunale Ebene alleingelassen fühlt durch von der Landesebene beziehungsweise von der Bundesebene. Also die sollen da jetzt OZG umsetzen, aber es kommt diese Bundesregelungen oder diese Anträge, die unter der Bundesregelung sind, da kommt nichts. Da kommt nichts an. Und dann setzen die Kommunen die Dinge schon online um. Jeder natürlich für sich oder vielleicht gibt es Zusammenschlüsse von ein paar kommunalen Spitzenverbänden oder einfach nur von ein paar Kommunen, die es dann selbstständig umsetzen und dann, wenn die bundesweite Lösung kommt, müssen sie den ganzen Kram wieder wegwerfen und die bundesweite Lösung benutzen. Also ich weiß nicht, ob wir hier das Geld an der richtigen Stelle ausgeben. Absolut, und wir haben da ja momentan auch massive Rechtsunsicherheiten, das und das nicht geklärt ist, muss ich irgendein Online-Postfach benutzen, muss ich es nicht benutzen, wird es Portalverbünde geben, wird es keine Portalverbünde geben, da fehlt es halt auch an ganz vielen Stellen einfach an transparenter Kommunikation und Strukturierung in der Weiterentwicklung der Produkte. Hab den Eindruck, dass das gerade auf Landes- und Bundesebene häufig eher so ein tagespolitisches Ding ist als eine langfristige Planung. Und ja, aber sonst teile ich das völlig. Also die Kommunen sind einfach die absoluten Helden, was OZG-Umsetzung gerade angeht. Ja, das stimmt. Also die machen natürlich sehr viel mit diesen Formular-Servers, Servicen, die es da gibt en masse in Deutschland. Damit wird viel gemacht, aber da fehlt dann natürlich wieder die Integration in Fachverfahren und Ähnliches und Nachnutzbarkeit für die Nachbarkommune. Aber das sind andere Themen. Aber mal wieder zurück. Wir schweifen heute immer wieder ab von dem OZG-Dashboard, weil es so viele interessante Themen um das OZG gibt. Ich habe jetzt gerade mal ganz nach unten gescrollt auf dem Bundesdashboard. Da stehen ja schon die ganzen Erfolge drin, was alles schon fertig ist. Dann gehe ich mal auf die dritte Seite. Es hat angefangen mit Sondernutzung von Straßen- und Verkehrsraumeinschränkungen. Das ist schon seit dem 30.06.19 fertig. Und dann gucke ich mir das nochmal an, was aktuell das Neueste ist. Es ist 3.12.20 ist der Aufenthaltstitel. Hast du dir die ganzen Dinge mal angeschaut, was da dazwischen, was da steht? Also, ich habe mir die allermeisten angeschaut. Ich habe mir nicht alle angeschaut. Also das sind ja in etwa so, ich glaube, knapp 30, 25. Mhm, ja. Von 15 davon gibt es, wie gehabt, eine X-Datenfelder-Version. Die habe ich mir tatsächlich alle ganz genau angeschaut. Und da kann ich zum Beispiel sagen, die Sondernutzung von Straßen- und Verkehrsraumeinschränkungen, das erste, was da drin steht von 6.2019, hat eine sehr, sehr schlechte X-Datenfelder-Umsetzung. Und so können wir jetzt durchgehen. Also die sind aus einer UX-Sicht unterschiedlich gut. Da gibt es ein paar, wo ich sage, hey, ist gar nicht so schlecht geworden. Ein paar, wo man sagt, oh mein Gott, wie konnte das live gehen? Was sie aber alle irgendwie gemeinsam haben, ist halt immer noch das Ding, dass halt eine sichere Datenübertragung nicht gelöst ist. Die sind auch, glaube ich, nicht ganz alle Leistungsstufe, also auf Stufe 3 umgesetzt. Also da würde ich jetzt aber keine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, ein Teil davon ist auf jeden Fall Stufe 3. Also, hey, es sind immerhin, ich weiß nicht, ja, so an die 30 von 500, also, die, da kann man jetzt nicht sagen, von wie vielen, aber die decken immer so ein paar Leica-Leistungen in der Regel, also von ein paar tausend. Ja, was ich hier stark bemängel, ist unter anderem auch, man hat hier die Umsetzung überall als erledigt angesehen, wenn es irgendwo mal funktioniert. Also die meisten von den Dingen, und das sage ich jetzt aus bayerischer Perspektive, laufen in den bayerischen Kommunen noch gar nicht. Mutterschutzmeldung aus Hamburg läuft nicht in Bayern. Fischerei Schleswig-Holstein läuft nicht in Bayern. Geburtsanzeige, was in Bremen umgesetzt ist, läuft in Bayern nicht. Veranstaltungserlaubnis läuft in Hamburg, aber nicht in Bayern, weil das natürlich von jedem anders umgesetzt wird. Und das ist Augenwischerei. Das ist schön, dass es umgesetzt ist. Es ist auch schön, dass das für Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und sowas umgesetzt ist. Aber das nützt uns überhaupt nichts bundesweit bei der OZG-Umsetzung, weil hier wieder Einzellösungen geschaffen wurden, die man nicht so einfach skalieren kann. Die sind alle nicht darauf ausgelegt, nachnutzbar zu sein. Also wie gesagt, ein paar haben X-Datenfelder, aber X-Datenfelder bedeutet nicht wirklich nachnutzbar. Die Forderung wäre da eigentlich zu sagen, macht das alles Open Source. Ich meine, am Ende des Tages bezahlen all diese Kommunen dafür, dass ihre Leistungen gebaut werden. Und wo ist da das Problem zu sagen, ihr baut das jetzt Open Source? Da haben wir gleichzeitig eine viel bessere Auditierbarkeit von all diesen Antragsstrecken, was irgendwie Sicherheit und so weiter und so fort angeht. Einzelne Bundesländer können die forken und weiterentwickeln. Und ich glaube, dass man tatsächlich nur, wenn man das Open Source, wenn eine für alle Leistungen Open Source zur Verfügung stehen, man wirklich davon sprechen kann, dass sie einer für alle implementiert sind. Weil ansonsten, im Zweifel gehört diese Leistung dann in Anführungszeichen doch wieder irgendeinem IT-Dienstleister, der dann für jedes Bundesland diese Leistung wieder extra verkauft. Und das ist ja nicht unbedingt die Idee, sondern es geht ja darum, quasi Synergien zu finden. Und dann kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass diese Leistung so umgesetzt ist, dass sie nachnutzbar ist. Also ja, Augenwischerei. Also zum Thema Open Source hast du vielleicht mitgekriegt, bin ich auch ein großer Verfechter davon. Ich sehe nur hier, gerade wenn es um Anträge geht, sehe ich das schwierig, hier auf die Community irgendwie zu hoffen. Open Source muss ja nicht zwangsläufig Community gebaut heißen. Nein, sondern, aber auch Community gereviewt oder ähnliches. Weil es wird jede Menge Leute geben, die bestimmte Anträge sich anschauen. Und zwar relevante Anträge. Aufenthaltstitel zum Beispiel wird ein Thema sein, was sich viele Leute anschauen. Veranstaltungserlaubnis auch ein großes, wichtiges Thema. Das würden sich auch viele Leute anschauen. Aber Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung, Planfeststellung und Raumordnung, da wird es eher weniger geben, die sich damit beschäftigen. Oder Genehmigung zur Leitungsverlegung nach § 68, das wird sich keiner anschauen. Das heißt, Open Source ist nicht unbedingt die Rettung für genau solche Dinge. Weil die ganzen uninteressanten Themen, die auch für eine große Bevölkerungsgruppe vielleicht wichtig sind, das wird sich die Community nicht anschauen. Dazu zwei Sachen. Einmal ist das Ding, dass man dann, wenn das wirklich das Problem ist, dass das von der Menge des Codes ja nicht mehr auditierbar ist, da sind wir heute lange nicht, dann wäre die Frage, warum man das dann nicht auf Basis von gemeinsamen Systemen umsetzt. Also warum setzt man das auf Basis von 20 verschiedenen Formulargeneratorsystemen um und warum nimmt man nicht eins, das am besten auch noch Open Source ist? Dann muss man nicht jedes Formular aus Sicherheitsaspekten automatisch von der Community gereviewt werden. Es ist trotzdem gut, dass das offen verfügbar ist, weil dann können Leute das weiter benutzen und dann können Leute vielleicht APIs dafür bauen, dass diese Anträge automatisch online ausgefüllt werden können. Also ich sehe da wirklich viel Potenzial drin. Oder dass man kann tolle statistische Auswertungen machen, wo welche Formularfelder wie eingesetzt werden und kann dann nur auf Basis von Metadaten feststellen, ob gegen Gesetze verstoßen wird in diesen Anträgen. Da sehe ich wirklich viel Potenzial. Und andererseits, wenn man feststellt, dass man wirklich ein Security-Problem hat, ich meine, dann macht man sie Open Source und dann überlegt man sich halt Anreize dafür, dass sie geaudited werden. Warum gibt es keine Bug-Bounties, wie das bei privaten Firmen, bei anderen großen Open-Source-Projekten die Regel ist? Dass, wenn man einen Fehler findet, dann kriegt man halt eine Belohnung dafür. Dann wird man auf jeden Fall dieses Problem nicht haben, dass diese Anträge nicht en masse auditiert werden würden. Ich sehe dieses Problem halt einfach nicht. Ich sehe davon eigentlich wirklich nur Vorteile. Naja, wir haben im OZG haben wir 575 Leistungspakete. Okay, Leistungspakete, wenn die tatsächlich als 575 Pakete umgesetzt werden würden, alles gut, ja. 575 kann man handeln. Das ist auch Community handelbar. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Hinter den 575 Leistungen, Bündeln stehen ja ungefähr 5000, also du hast hier 7577 sogar errechnet. Ja. Das ist aber auch noch nicht die ganze Wahrheit. Das ist nur das, was im OZG dahinter steckt. Und das OZG hat ja nur die wichtigsten Dinge rausgesucht. Und wenn man sich den Leica anschaut, da sind, glaube ich, inzwischen knapp 20.000 Einträge drin für Einzelleistungen. Da wird es schon ganz schnell, geht es in Sphären, wo man das über Bug-Bounties oder Ähnliches überhaupt nicht mehr handeln kann. Dafür, das Closed Source zu lassen und dann findet irgendwann mal jemand einen Fehler darin und nutzt den aus. Also ich meine, das Risiko sinkt ja nicht dadurch, weil ich meine, diese Anträge, haben wir uns ja vorhin darauf geeinigt, nicht als Produkte betrachtet. Die werden nicht dauerhaft weiterentwickelt. Mhm. Sprich, dauerhaft schaut sich diese Anträge niemand an. Am ehesten schaut die sich noch die Community an, weil sind verfügbar und ist halt möglich, kann ich machen. Das ist doch besser, wenn man da überhaupt einen Blick drauf hat und einen Anreiz natürlich gleichzeitig bei den Unternehmen setzt, die vielleicht diese Anträge implementieren, dass sie das ordentlich machen, weil wenn die Open Source sind und jemand findet so einen Antrag und der ist nicht cool, dann gibt es auf Twitter Hau. Dann hat man doch gleich da schafft man doch Anreize, damit das vielleicht ein bisschen besser wird, als es so ist. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, aber viel von dem, was heute Closed Source umgesetzt wird, ist aus einer Security-Perspektive ziemliche Grütze. Ja. Das wird gerade auch nicht unbedingt besser. Und also ich sehe da Open Source als einen der wenigen Wege, wie man das überhaupt handeln kann. Weil ich meine, FitConnect haben wir gesagt, wollen wir heute nicht drauf eingehen. Aber das ist halt mal wieder so ein wunderbares Symptom davon, wenn man sowas im Hinterzimmer baut und wo es zu starken Zentralisierungen von Daten kommen kann und so weiter und so fort. Und das sind all die Sachen, die wir vermeiden können. Und ich glaube, das können wir nur in dem Rahmen, dass da ganz viele Leute drauf schauen. Und das wird nicht anders passieren, als wenn wir das Open Source machen. Ja, ich bin ganz bei dir. Aber wenn diese Dinge Open Source zur Verfügung stehen und auch verarbeitet und bearbeitet werden, kommt das nicht so einfach in die Kommunen oder in die Ämter rein. Weil es muss immer irgendein Dienstleister dazwischen stehen, der das Ganze dann nimmt und entsprechend umsetzt. Wenn ich mir GitHub anschaue, das ist ja eins der zentralen Management-Tools für Open-Source-Software. Ja. Wenn es niemanden gibt, der die Verantwortung für den Code hat, dann kann ich so viele Pull-Requests einreichen, wie ich will. Das wird niemals in die Software integriert werden. Und selbst wenn ich es forke, na, dann habe ich vielleicht eine schönere Version. Aber die 20.000 Kommunen, die es in Deutschland gibt, die haben es halt nicht. Genau, deswegen brauchen wir in den Kommunen deutlich mehr IT-Leute, die fest da sitzen und sich um sowas auch kümmern. Also das ist ja momentan überhaupt nicht Aufgabe der Kommunen. Momentan gibt es diese Rollen nicht. Es ist ja so, dass es einfach ganz viele IT-Dienstleister gibt, die setzen Sachen immer und immer wieder um und verkaufen immer wieder ihre Lösung und sind zu sehr großen Teilen wirtschaftlich orientiert. Die Kommunen kaufen bei denen Sachen und die sind dann häufig eher so mittelmäßig und die laufen dann da 10 Jahre. Und danach wird was Neues gekauft. Und mein Eindruck ist jetzt nicht, dass das ein günstigeres Modell ist, als wenn man in viele Kommunen ein paar Menschen setzt, die sich um einzelne Open-Source-Projekte kümmern und die einfach immer weiter vorantreiben und die das maintainen. Ich glaube, das ist sehr gut machbar. Ja, ist sehr gut machbar, aber damit dezentralisiere ich noch mehr. Das heißt, ich habe dann nicht mehr auf Dienstleister-Ebene, das lassen wir mal grob über den Daumen, haben wir vielleicht 20, 30 IT-Dienstleister in Deutschland für den kommunalen Bereich. Ich zersplitter das noch mehr und habe dann vielleicht 20.000 IT-Mitarbeiter, die hier an diesen Dingen arbeiten, und das muss trotzdem irgendwie in die anderen 19.999 Kommunen reinkommen, wenn einer was ändert. Und das wird so einfach nicht funktionieren. Selbst wenn ich ein ähnliches System wie GitHub für genau solche Sachen aufsetze. So viel Know-how kriegen wir in die Kommunen nicht rein. Weil wenn du mal das überschlägst, wie viele Mitarbeiter nur für die IT hier bundesweit zur Verfügung stehen müssten, nur für den kommunalen Bereich, so viel gibt's gar nicht. Es gibt jetzt schon Schwierigkeiten. Selbst die Dienstleister haben alle massive Schwierigkeiten, Entwickler zu finden oder überhaupt Leute, die sich mit solchen Dingen auskennen. Also so viele Leute gibt es einfach am Markt nicht. Ich würde nicht behaupten, dass in diesem gesamten Umfeld nicht genügend Leute dafür arbeiten würden. Ich glaube, dass man natürlich schauen muss, wie man das löst, dass nicht jede Lösung 20 Mal gemaintained wird. Das wird nicht gehen. Und man muss sich auch überlegen, wie man diese Lösung Stück für Stück so vereinheitlicht bekommt, dass man die einfach nachnutzen kann. Also ich meine, vielleicht gibt es am Ende eher, wenn man das Open Source entwickelt, eher 1, 2, 3 Formularsysteme, die relativ groß sind und für die unterschiedlichste Plugins geschrieben werden zum Beispiel. Und dann maintainen Leute für diese Formularsysteme ihre Formulare, wenn wir das mal konkret betrachten. Und dann sind das nicht 20.000 einzelne IT-Lösungen, sondern dann sind das 20.000 Formulare, die von der Community gemaintained werden. Das sind aber einfach nur Formulare, das sind ein paar hundert Zeilen Code oder wahrscheinlich sogar eher Low-Code, also sprich nicht wirklich Code, sondern irgendeine Visualisierung, wo man diese Formulare managt. Und dann gibt es halt ein paar dieser Open-Source-Lösungen, und die können sehr, aus meiner Perspektive wäre das sogar vermutlich, wenn man nicht mehr Anforderungsanalyse und so weiter und so fort mit einem IT-Dienstleister, dem man ja auch erstmal dieses gesamte Know-how rausgeben muss, machen würde, würde man innerhalb von ein paar Jahren nicht kurzfristig dahin kommen, dass dass der gesamte Arbeitsaufwand eher sinken würde. Einfach da, basierend darauf, dass man weniger Lösungen doppelt entwickelt. Wenn man da hinkommt, dass es einzelne wenige gute Open-Source-Lösungen gibt. die aus den Kommunen raus gemaintained werden. Also, wie gesagt, ich halte Open Source auch einen der wichtigsten Ansätze. Ja. Dafür sind wir aber noch zu jung in dem ganzen Thema OZG. Das werden wir so schnell nicht auf die Reihe kriegen, weil, wie gesagt, ich kann hier nur aus meinen Einblicken in die IT-Dienstleister-Branche berichten. Hier gibt es massiv Schwierigkeiten, Know-how zu finden. Und selbst wenn man das so weit runterbricht, dass das Kommunen verstehen, was der IT-Dienstleister hier tut oder was online zu tun ist, dann verstehen das die großen Kommunen. Aber wenn ich mal in kleinere Kommunen gehe, wo es einen Standesbeamten gibt, einen Sachbearbeiter für Einwohnerdienste und den Bürgermeister, vielleicht noch einen, der für das Ordnungsamt zuständig ist, und das war's, da kriege ich das kriege ich dir nicht erklärt. Also die schaffen es teilweise noch nicht mal einfache Online-Portale-Lösungen auf zum Beispiel WordPress-Basis oder Joomla-Basis oder selbst Typo 3, wenn es den irgendeine Agentur hingestellt hat, die sauber zu pflegen, weil die das Know-how nicht haben. Das sind Fachleute für kommunale Dienstleistungen und nicht für IT. Ja, nicht jeder muss Infrastrukturbetreiber werden, wenn wir sagen, dass wir das Open Source machen. Also man kann hier schon auch seine Sachen an Rechenzentren outsourcen. Es geht nur darum, dass Kernkompetenzen der Verwaltung, das sind auch Online-Prozesse. Ich meine, was die Verwaltung würde ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir outsourcen unseren Standesbeamten an McKinsey. Aber an andere Kommunen geht das schon, das passiert tatsächlich. An andere Kommunen geht das völlig klar, und das finde ich auch voll sinnvoll. Und ich finde das auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel sagt, seinen Rechenzentrumsbetrieb, den macht man in einer kleinen Kommune natürlich nicht selber, den macht man vielleicht auch in einer größeren Kommune nicht selber, weiß ich nicht. Aber wenn es darum geht, Sachen zu entwickeln, was ja Prozesse sind, die Kernkompetenz der Verwaltung sind, also ich meine, wie gesagt, Standesbeamten würde man nicht outsourcen, höchstens an die andere Kommune, dann sollte man bei Software, die genau dasselbe macht, vielleicht einen ähnlichen Weg gehen. Und dann sollte man, und ich meine, Gesetze und Prozesse, wie sie in der Verwaltung passieren, sind ziemlich gut geregelt und ziemlich transparent. Und eigentlich sollten auch die digitalen Prozesse dazu ziemlich gut geregelt und ziemlich transparent sein. Und vielleicht nicht bei einem Dienstleister gemacht werden, sondern vielleicht vom Staat selber gemacht werden. Ja, und ich gebe dir recht. Ich geb dir vollkommen recht. Ich sehe da nur tatsächlich aktuell keinen Ausweg. Die Sachbearbeiter, die überaltern in den Kommunen, junge Leute kommen ganz wenig nach. Ich weiß, dass die Hochschulen inzwischen ihre Ausbildungskonzepte massiv ändern und hier auch sehr, sehr großen Fokus auf Digitalisierung und zum Beispiel E-Government setzen. Aber bis das Ganze zum Laufen kommt, bis man hier die Früchte ernten kann, das dauert noch. Und das geht weit über 2022 hinaus. Absolut. Oder morgen hinkommen können oder dass das für das OZG funktionieren würde. Ich sage nur, dass es aus meiner Sicht der sinnvolle Weg wäre und das tatsächlich jetzt anzufangen, Open-Source-Lösungen zu bauen, die vielleicht auch von Dienstleistern gebaut werden, die Grundlage dafür sein können, dass wir in einen digital souveränen Staat kommen. Ja, digitale Souveränität, gleich nochmal Shameless Self-Plug, gab es ja auch einen Podcast zu. vielleicht, der wurde sehr kontrovers diskutiert und wird auch immer wieder in den E-Government Afterworks, die ich einmal im Monat veranstalte, auch immer wieder hervorgehoben und diskutiert. Das halte ich auch für einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Also digitale Souveränität ist inzwischen auch beim Bund angekommen, dass das wichtig ist und dass das nicht unbedingt heißen muss, dass ich alles selber entwickle, aber ich muss schauen, dass ich meine Finger drauf habe auf den Entwicklungen, auf der Digitalisierung. Unterscheiden zwischen dem digital souveränen Bürger, der wird momentan bei ganz vielen Sachen, die da gerade auf Bundesebene passieren, nicht unbedingt gefördert, und dem digital souveränen Staat, Das klappt ja. Momentan ist ja auch nur so mäßig, wenn man sich anschaut, dass momentan gerade auf Bundesleistung häufig sogar die Auftraggeberkompetenz outgesourced ist durch den Dienstleistern. Also, aber ja, das Thema ist auf jeden Fall im Blick. Das ist halt schon mal etwas. Ich glaube, da muss jetzt einfach noch ein bisschen mehr Verständnis für dieses Thema herrschen. Hoffentlich passiert das. Ja, ich denke schon. Also das, was ich so mitbekomme, da passiert schon ein bisschen was. Also da ist tatsächlich einiges am Werden. Und du musst nur mal die richtigen Leute auf Twitter anpieksen und schon erzählen die, was da gerade passiert. Ja, muss ich mal machen. Okay, haben wir jetzt noch was vergessen zum OZG-Dashboard, nachdem wir wirklich jetzt quasi bei jedem Thema wieder abgeschwiffen sind? Haben wir zu dem Thema noch was vergessen? Ich glaube tatsächlich, dass wir über die wichtigsten Themen gesprochen haben. Was halt nochmal ganz spannend war, war das Thema, dass man bei einzelnen Anträgen tatsächlich auch an den Daten schon, also mit den Termindaten schon ein bisschen sehen konnte, dass man da langsam weg von einem wasserfallartigen Modell hin zu einem agileren Modell kommt, sprich, dass irgendwie die Planungsphasen sehr tief in die Konzeptionsphasen reingehen und so weiter und so fort. Das war ein bisschen erfreulich. Ja, und dass halt jetzt Richtung 2022, leider gar nicht so viele, gar nicht so vielen OZG-Leistungen halt Fertigstellungstermin überhaupt vorhanden sind. Und ich hoffe halt wirklich darauf, dass jetzt in den nächsten 1-2 Monaten da ganz viel in diesem Portal nachgepflegt wird und wir dann coole Statistiken zum OZG haben und wissen, wie es ganz, ganz, ganz konkret aussieht. Genau, das war eine gute Zusammenfassung. Vielleicht von mir noch ein Aufruf oder eine Bitte an diejenigen, die das OZG-Dashboard des Bundes pflegen, pflegt bitte echte Zahlen ein. Weil das sieht zwar alles schön aus, so dass wir so weit sind, aber das spiegelt nicht die Wirklichkeit wider. Kann ich jetzt schon vorankündigen, auch sämtliche Änderungen, die in diesem OZG-Informationsportal passieren, sprich, wir sehen auch, wenn jeden Monat den Monat der Fertigstellung wieder einen Monat nach hinten verschiebt. Also ja, wenn ihr das falsch eintragt, werdet ihr irgendwann eine Statistik sehen, auf der dann steht, ja, hey, diese Leistung hat Quatsch eingetragen. Also vielleicht ist das noch eine weitere Motivation dazu, da richtige Daten einzutragen. Genau, vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz, wo man dein OZG-Dashboard findet, beziehungsweise deine Leica-Schau auch, dass man genau da den Vergleich hat. Das OZG-Dashboard, das findet ihr auf ozg.verdrusssache.de, wie die Verschlusssache, nur Verdruss. Die Leica-Schau findet ihr auf Leica, ich glaube, -schau. verdrusssache.de. Genau. Ganz genau. Und dann muss ich jetzt noch ganz schamlos Werbung für mein drittes Projekt machen, Formularium. Ich arbeite gerade an einem Konzept, wie Kommunen selbst souverän OZG-Formulare für sie selbst sicher umsetzen können. Und wenn Kommunen da Bock haben, mal drüber zu quatschen, wie sie glauben, dass sowas funktionieren könnte, würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Genau. Genau, also ich empfehle hier auch wieder das OZG, E-Government Afterwork, da kommen auch immer viele Kommunen mit dazu, wo solche Sachen mit diskutiert werden. Und alle Links, die wir jetzt gerade besprochen haben, die kommen natürlich alle in die Shownotes, sodass man die einfach anklicken muss und jetzt nicht mitschreiben musste. Schaut euch die Shownotes an, dort gibt es auch Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sowohl zu Lilith als auch zu mir. Und ihr könnt auch über das Blog quasi mit uns diskutieren und auch kommentieren. Dann Lilith, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass mich auch aus unserer Twitter-Diskussion eine Diskussion im Podcast geworden ist. Und ich habe dich auf meiner Liste und wenn ich über andere Themen spreche, werde ich dich mit dazu holen. Ich freue mich. Und bei den Hörern verabschiede ich mich ganz herzlich. Wünsche euch ein gutes neues Jahr 2021. Es wird sich einiges entwickeln zum Thema OZG und bleibt uns gewogen und abonniert uns und diskutiert mit uns. We'll be right back. eine Produktion vom Podcast Funkhaus.